Nach der algerischen Hauptstadt hat sich die amerikanische Band Algiers benannt. Wer so etwas tut, hat entweder keine Ahnung oder etwas im Sinn. Algiers aus Atlanta haben definitiv etwas im Sinn. Sie sind eine hochpolitische Band. Der Name wurde ganz bewusst gewählt, um an die koloniale Vergangenheit der westlichen Welt zu erinnern. Was die Musiker, die sich an der Uni in der Cola-Heimat Atlanta kennen und schätzen gelernt haben, sonst noch bewegt, das hören wir nach einem Ausschnitt aus ihrem Debüt. Soundmäßig ist nämlich bei Algiers auch alles ein bisschen anders. Flash across your screen. Got you in the air. 15 minutes of freedom. Ein Ausschnitt aus dem Debütalbum der Band Algiers. Musik, die die Hölle schwarz streicht und den Himmel rot, so heißt es über das Werk der amerikanischen Gruppe. Vor anderthalb Jahren noch kannte kaum jemand dieses Trio aus Atlanta. Dann eroberten sie praktisch von heute auf morgen mit ihrer nonkonform, sozialkritischen, gefährlichen Musik die Kritikerherzen. Vor allem, weil sie ihre von Punk und Hardcore inspirierte Protestmusik noch um einen neuen Faktor erweiterten: Gospel. Thematisch geht es bei den Algiers um Rassismus, um die Ungleichheit der Gesellschaft, um die Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit. Algiers sind eine politische Band. Heute Abend spielen sie auf dem Berliner Popkulturfestival. Erstmals präsentieren sie dabei neue Songs. Wir haben die Gelegenheit genutzt, die Musiker zu uns ins Studio einzuladen. Kurz vor der Sendung waren sie hier. Meine erste Frage an Franklin Fischer und Ryan Mahan, also den Sänger und Gitarristen und den Bassisten der Band. Sie klingen wie niemand sonst. Wie sind Sie auf Ihren Sound gestoßen? Well, it's very kind of you to say that we sound like nobody else. Thank you. It's an ongoing process for us. It's us trying to better understand ourselves and to continue becoming ourselves, if that makes sense. Also es ist ein nach wie vor anhaltender Prozess. Sie sind immer noch auf der Suche nach ihrem Sound, sagte Franklin Fischer, der Sänger und auch der Texter der Band. Warum machen Sie Musik? Was ist die Motivation dahinter? Well, for me personally, it's just what I always understood better than anything else. It's the best way for me to express myself. I guess the simplest way I can explain why we do political music. I mean, people call it political music, but everything is political. And it's hard to ignore what's happening in the world. And if you have a language, regardless of what it is, whatever your medium is, there's some sort of compulsion or at least responsibility to engage the world around you and to kind of find your place in it and to try to understand or come to terms with your relationship with all of these forces and all of these things that are happening outside of your little small world. We spent a lot of time growing up in a place like Atlanta in the south of the United States that has a cultural tendency to deny its past. And perpetually deny its past, so the past of racism that basically had built the South, even in terms of the economy, and not being able to express ourselves in a political sense probably led to us building a band like Algiers and having the idea to actually engage with politics and have a discourse that maybe we're not allowed to have on a daily basis in a place like that. Ryan Mahan, der Bassist der Algiers, verweist darauf auf die Geschichte von Atlanta, der Stadt, in der Algiers entstanden sind. Eine Stadt, die ihre Vergangenheit gerne ein bisschen unter den Teppich kehrt, die rassistische Vergangenheit dieser Stadt. Vorher hat mir Franklin Fischer verraten, dass er für ihn die Musik schon immer der beste Weg war, um sich auszudrücken. Und es ist nach wie vor so, dass alle diese Eindrücke, die um ihn herum sind, politische Musik, klar, letztendlich ist alles politisch, was man tut und macht, aber manche Leute nennen eben die Musik von Algiers besonders politisch und das eben eignet sich für ihn hervorragend, um politische Meinungen auszudrücken, um zum Beispiel gegen Rassismus sich zu äußern. Ihre Musik wendet sich gegen Kolonialismus, Rassismus, aber auch gegen unsere Konsumgesellschaft. Ist das ein Problem für Sie, dass Sie Teil des Musikzirkus sind, aber auch gleichzeitig etwas verkaufen wollen, nämlich die eigene Musik? To be honest with you, we haven't been posed that too much. I think there's been a few occasions where somebody has asked us to explain our position within the music industry itself, and it being an industry, it being a hyper-capitalist industry, just like any other industry, how do you actually relate to that? I mean, the easiest answer, and it might be a cop-out, is to say that we're all tied up in these chains of exploitation. We're all tied up. And it's very difficult as an individual to think individually a way out of it. And I think it's important, this is something that's been said over and over again, but it's important if you have conversations that you would like to have, even if they're not directly or avowedly political, it's important to have a medium where you can express yourself. Es ist natürlich gar nicht so einfach, auf der einen Seite Teil dieses Musikbusiness zu sein und auf der anderen Seite gegen das Verkaufen zu sein. Trotzdem hat mir gerade eben erzählt Ryan Mahan, der Bassist der Algiers, dass sie sich da auch so ein bisschen rausreden. Sie sind natürlich in den Mechanismen des Musikbusiness gefangen. Auf der anderen Seite, jeder, der ein Anliegen hat, jeder, der ein politisches Anliegen hat, braucht natürlich ein Outlet, der braucht eine Form, wie er eben seine Message an die Menschen bringt. Kann, an die Öffentlichkeit bringen kann. Vor anderthalb Jahren, da kannte sie noch niemand, dann ist ihr Album herausgekommen, sie wurden durch die Feuilletons gereicht. Was hat sich seitdem für sie geändert? Well, that definitely didn't happen in America. I think the Americans have a genuine problem with being told too closely about their own history. I think that's an issue. But I think what happened in the last 1.5 years has been a real surprise for us because essentially we've played music our entire lives, but we actually spent 5 or 6 years living in different places, working jobs, getting by, and using music as an outlet to express our frustrations, even on a personal level. So I think then, as you say, coming from a state of a band that's not really known to a state of a band that actually people pay attention to is a surprising thing, and it still is kind of a bewildering experience. But we feel really fortunate, and I knew that when I started playing with Franklin and Lee and now Matt, who's also in the band, that there was definitely something that was going beyond anything that I had ever done before. So it really heartened me. And to perform live with the band is amazing because I'm playing with the best musicians I know and also some of the most intellectually stimulating musicians I know. Es hat sich einiges geändert in der letzten Zeit, nicht unbedingt in den USA, dort werden sie immer noch nicht richtig wahrgenommen, beziehungsweise man hat in den USA es offensichtlich nicht so gerne auf die eigene rassistische Vergangenheit hingewiesen zu werden oder auch auf aktuelle Probleme. In den USA sind Algiers nicht unbedingt die heißt oder meist diskutierte Band. Im Rest der Welt ist das ein bisschen anders, das war eine kleine Überraschung. Die Band oder die einzelnen Mitglieder haben schon ihr ganzes Leben lang Musik gemacht, aber haben dann eben festgestellt, hat zumindest gerade eben Ryan Mahan gesagt, als sie zusammengefunden haben, das sind sehr, sehr gute Musiker, die alle auf einer Wellenlänge sind und dass das was ganz Besonderes ist. Und natürlich freut es sie sehr, dass sie diese Art von Anerkennung bekommen haben. Das für uns waren Franklin Fischer und Ryan Mahan von der Band Algiers. Vielen Dank für das Gespräch. Sie spielen heute Abend im Rahmen des Popkulturfestivals im Heimathafen in Berlin. Thank you very much for being here. Thank you for having us. Thank you everyone in Germany for being so supportive and thank you to pop culture as well. Wütender, hochaktueller Gospel, das Markenzeichen der Algiers. Das ist manchmal sehr laut und krachend, dann wieder gibt es wunderschöne Gesänge, harmonisch und feierlich. Im Herbst soll es ein neues Album geben, hier aber noch ein Stück aus ihrem alten, ein Stück namens Games. Walks through the door.